Das spanische Gedenkkomitee zum 5. Todestag des Generalissimus Kim Jong-il wurde am 1. November gegründet. Das Komitee beschloss, anlässlich des 5. Todestages von Kim Jong-il eine neue Internet-Homepage zu eröffnen, seine unvergänglichen Werke und Verdienste breit vorzustellen und bunte politische und kulturelle Veranstaltungen wie Gedenktreffen und Seminare zu organisieren.